das Sir Douglas Quintett und Pretty Flower und eigentlich war es kein Blues, sondern eher ein Rhythm and Blues, ein Song, wie er bei Stax in Memphis, Tennessee auch hätte produziert werden können, ist aber nicht, sondern aufgenommen, wo in San Francisco natürlich das Sir Douglas Quintett. 1973 dann erschien eine CD, die nannte sich Doug Sam and Band. David Fettet Newman war in dieser Band, Flaco Jimenez, der Akkordeonspieler und der ihnen sicherlich bekannte Bob Dylan. Bob Dylan hatte für dieses Album gar einen Song geschrieben, Wallflower, der Song, den Jahre später Jacob Dylan zum Anlass nehmen sollte, seine Band The Wallflowers zu nennen. Ich hätte ihnen den Song gerne gespielt, wirklich, aber er hat einen Kratzer und in meinem Archiv war weder LP noch Reissue als CD zu finden, auch kein Bandumschnitt, also ein anderer Song mit Dylan im Hintergrund als Sänger. Aber bescheiden, wie er nun mal ist, Bob Dylan, kann man ihn kaum hören bzw. erkennen. Is anybody going to San Antonio, Doug Sam also und Band.